Herzlich willkommen zur ersten und hoffentlich auch nicht letzten Ausgabe des Hörspiels. Nun, was ist das Hörspiel? Das Hörspiel ist ein Podcast, der sich primär mit der Musik in Videospielen und deren Wirkung und gegebenenfalls auch Bedeutung beschäftigt. Vor allem aber soll der Podcast Lust auf mehr machen. Daher werdet ihr hier nicht nur bekannte Lieder der großen Serien hören, sondern auch Unbekanntes, Musik aus kleineren Produktionen, alte Musik, B-Seiten und, sollte es sich anbieten, auch Remixe, Akustikversionen oder komplette Neuinterpretationen. Ziel ist es, euch nach dem Podcast mit anderen Ohren spielen zu lassen, neue Anreize zu geben, alte CDs mal wieder auszukramen oder einfach durch die Musik Erinnerungen zu wecken und wieder Lust auf ein Spiel zu machen. Bevor wir jetzt aber loslegen mit der Musik, vorher noch ein paar kurze persönliche Worte, denn es ist mir wichtig, dass ich einen Bezug zu dem habe, was ich euch hier abspiele, und dass ich auch etwas darüber sagen kann. Wenn diese Verbindung nicht besteht, dann entstünde hier eine leere Hülle an Musik ohne Inhalt. Und ebenso kann es auch sein, dass ihr einer anderen Meinung seid, wenn ich zum Beispiel Lied X aus Soundtrack Y spiele. Warum spielst du aber nicht Lied Z? Das ist viel besser. Jeder von uns hat die Möglichkeit, seine Lieblingsmusik jederzeit zu hören, und dieser Podcast soll kein reines Best-of werden. Wie vorher bereits angemerkt, geht es mir eher darum, euch vielleicht mal etwas Neues oder anderes zu zeigen und einfach Lust auf etwas zu machen, egal ob alt und vertraut oder neu und unbekannt. Daher jetzt viel Spaß mit der ersten Ausgabe des Hörspiels. Joymania Entertainment ist heutzutage niemandem mehr ein Begriff. 1997 gründeten die beiden Ex-Siedler 2-Entwickler Peter Ullmann und Adam Spryce ihr eigenes Studio. Schon ein Jahr später erschien dann auch ihr erstes Spiel Knights and Merchants. 2 Jahre später brachten sie dann noch die bekanntere Serie Cultures heraus. Doch das war es dann auch schon an erwähnenswerten Spielen. Noch eine unausgereifte und verbuggte Missions-CD zu Knights and Merchants erschien 2001, jedoch nur innerhalb einer Gold-Edition. Und das war es dann auch schon mit der Geschichte von Joymania. Was allerdings bis heute noch existiert, das ist die Fanbasis von Knights and Merchants. Diese tummelt sich noch reg in Foren und veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen auch noch Patches zu dem Spiel. In Zeiten aussterbender Echtzeit- und Aufbaustrategie ist es schwer, heute noch die Faszination beim Spielen von Knights and Merchants zu erklären. Das Spiel ist extrem zeitintensiv, man könnte sogar sagen langatmig. Die KI und Wegfindung der Figuren ist, gelinde gesagt, nicht existent, und außerdem ist es verdammt schwer. So schwer sogar, dass ich mir damals mit 10 Jahren die Komplettlösung per Postsendung bestellen musste. Da kann es schon mal passieren, dass die über mehrere Stunden aufgebaute Siedlung von einer feindlichen Übermacht aus dem Nichts in wenigen Sekunden vernichtet wird. Doch wenn man sich darauf einlässt und etwas Zeit investiert, dann eröffnet das Spiel eine neue, eine andere Seite. Es strahlt eine Ruhe aus, die an Anno erinnert, jedoch die Grafik viel näher am Geschehen war. Die Warenketten waren komplexer als bei Siedler, die Arbeiter, aber auch die Armee mussten essen, und so war geschicktes Planen und Wirtschaften wichtiger als die bloße Aufstellung seines Heeres. Ein Großteil der Atmosphäre entstand auch durch die gelungene Musik- und Soundkulisse. Es sind wenige Stücke im Soundtrack, die sich jedoch auch bei wiederholtem Anhören immer wieder rund anfühlen und vor allem eine Immersion schaffen, wie ich sie selten wieder bei einem Spiel dieser Art erfahren habe. Es gibt Fanfaren, buntes Treiben auf dem Markt oder klassisches Zitterspiel. Wer jetzt vielleicht Lust auf ein kleines und gemütliches, wenn auch inzwischen etwas umständlicher zu bedienendes Aufbauspiel der besonderen Art bekommen hat, bei Steam oder bei goodoldgames.com gibt es den Titel für kleines Geld zu kaufen. An dieser Stelle hört ihr jetzt mein Lieblingsstück aus dem Spiel, Loot. Thank you. Über das folgende Spiel ist es schwer, etwas zu sagen, was nicht jemand anderes schon so oder so ähnlich und wahrscheinlich auch bereits besser gesagt hat. Ich für meinen Teil werde vielleicht irgendwann einmal einen eigenen Podcast über die Serie und die Soundtracks machen, denn, naja, wenn man als Kind vor der Konsole sitzt und einfach minutenlang in einer Windmühle der Musik aus dem seltsamen, drehorgelartigen Instrument eines glatzköpfigen Mannes lauscht, dann kann man auch mit 24 Jahren nicht anders, als die Werke von Koji Kondo einfach zu bewundern. Jeder, der auch nur ein Spiel aus der Zelda-Reihe gespielt hat, der kann seine ganz eigene Geschichte dazu erzählen. Die meisten von euch werden den Song of Storms aus Ocarina of Time wohl bereits kennen. Ich möchte mit diesem Podcast aber mehr als einfach nur bekannte Lieder abspielen und euch mit möglichst vielen nostalgischen Gefühlen überschütten. An manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel, soll auch mal eine neue Interpretation eines bekannten Liedes den Vorrang genießen. Daher jetzt, ohne weitere Umschweife, komponiert von Koji Kondo, aber gespielt von dem YouTuber JazzFaz, der Song of Storms. Kommen wir zu etwas Aktuellerem. Hotline Miami hat sich 2012 von einem einst kleinen Geheimtipp zu einem, naja, großen Geheimtipp gemausert. Es ist fernab von jedem AAA-Titel, aber auch nicht mehr nur in der hippen Pixel-Indie-Szene bekannt. Der Nachfolger steht bereits in den Startlöchern und wird von vielen Spielern nicht zuletzt auch wegen seines Soundtracks heiß erwartet. Dieser trug nämlich beim Vorgänger schon maßgeblich zu dessen Popularität und Bekanntheit bei. IGN vergab den Titel des besten Soundtracks in einem PC-Spiel an Hotline Miami 2012 und PC Gamer sogar an den besten Soundtrack 2012 auf allen Plattformen. Beim Spielen ist der Soundtrack so eingebunden, dass man ihn kaum bewusst wahrnimmt, jedoch sofort bemerkt, wenn das Lied vorbei ist. Die treibenden Beats mancher Lieder lösen einen so großen Sog aus, dass man unterbewusst sogar mit seinem ganzen Körper mitwippt und sein Spielen dem Rhythmus anpasst. Ich selbst habe mich des Öfteren dabei erwischt, wie ich bei einer besonders schwierigen Mission neu gestartet habe, um ein bestimmtes Lied zu hören. Mit diesem Song im Ohr steigt meine Motivation an, mein Adrenalin pumpt zu den tiefen Bässen und wenn die Melodie einsetzt, gibt es kein Halten mehr. Es geht los, Tür eintreten, nach links, tot. Nochmal, Tür eintreten, nach rechts gehen, Messer aufheben, tot. Okay, noch einmal, diesmal wird es klappen, ich begebe mich mehr und mehr und mehr und mehr in die Trance. Es läuft Hydrogen von Moon. Es gab eine Zeit, da stand Peter Molyneux noch für Qualität und nicht für leere Versprechen. Vielmehr war es seine Firma Bullfrog, die er 1987 zusammen mit Les Edgar gründete, welche zu ihrer Zeit einen Hit nach dem anderen zu produzieren schien. Populous, Syndicate, Theme Park, Dungeon Keeper und wie sie alle heißen. Meine ersten Berührungspunkte mit der Firma lagen aber bei einem ganz anderen Spiel, das manchmal etwas in Vergessenheit gerät. Theme Hospital. Mich hat damals wie heute die Mischung aus lustiger Spielwelt und beinharter Wirtschaftssimulation begeistert. Nicht viele Firmen schaffen es, diese Kombination so ausgeglichen auf die Beine zu stellen wie Bullfrog. Am besten kann man es vielleicht mit den LucasArts Adventures vergleichen. Damals gab es ein eigenes Genre. Es gab Adventures und LucasArts Adventures. So ist es auch mit diesen Simulationen. Für mich gab es Aufbauspiele, Simulationen und es gab Bullfrog-Spiele, die alle ihren eigenen Humor oder Spielwitz aufweisen konnten. Und wenn das ein 10-Jähriger damals schon erkannt hat, dann will das auch was heißen, denn früher habe ich alles erst einmal gespielt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Bei Theme Hospital ist übrigens der Soundtrack allein nicht das Herausragende. Es ist vielmehr die Kombination aus Musik und Soundeffekten, die hier hängen bleiben. Das Platzieren von Gegenständen zum Beispiel hinterlässt ein sehr befriedigendes Geräusch, ein Flatsch, als hätte man diesen Schreibtisch dort gerade einfach hingeklatscht. Dazu die düdelige Musik, die, wenn man sie einmal gehört hat, für immer irgendwo unbemerkt hängen bleibt und dann natürlich noch die Durchsagen, ja, die Durchsagen, die es immer wieder schaffen, dass das Spiel auch beim hektischen Treiben dem Spieler ein Lächeln abgewinnen kann. Die Patienten werden gebeten, bitte nicht auf den Fluren zu sterben. Theme Hospital ist eines dieser Spiele, die dringend einen Nachfolger verdient hätten, das man aber auch heute noch ohne Probleme spielen kann und vor allem Spaß daran hat. Auch hier sei auf Good Old Games verwiesen, wo es für eine Handvoll Dollar zu erwerben ist. Für alle jetzt angehenden Hobbyärzte und jene, die es vielleicht wieder werden wollen, kommt aus Theme Hospital Dr. Frog. Die erste Hälfte des Podcasts ist bereits vorbei, doch anstatt in eine Halbzeitpause zu gehen, stelle ich euch lieber jemanden vor, die sonst vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen hätte, die sie verdient hat. Die Hintergrundmusik. Ich habe mich lange schwer getan, die geeignete Musik zu finden, die mein Sprechen untermalt, aber nicht davon ablenken soll. Eine Musik, die auch beim wiederholten Hören nicht zu sehr auffallen, aber irgendwie auch vertraut wirken soll. Nun, wie ihr vielleicht schon gehört habt, habe ich ein Stück gefunden, das mir persönlich sehr gefällt und das sich gleichzeitig auch noch als Hintergrundmusik eignet. Lasst mich also kurz einmal schweigen und Light Pollution aus Dust Force den Vortritt lassen. Thank you. Als ich zum ersten Mal von Dust Force las, konnte ich nicht wirklich etwas damit anfangen. Ich bin ein Straßenfeger und muss sauber machen, aber in Form eines Plattformers und dann auch noch als Highscore-Spiel. Zugegeben, auf dem Papier konnte mich Dust Force damals nicht überzeugen und ich wusste auch nicht, dass ich es besaß, bis ich es eines Tages in meiner Steam-Liste entdeckte. Nach kurzer Nachforschung war dann klar, es war in einem Humble Bundle enthalten und ich hatte es, wie viel zu viele Spiele, einfach mitgekauft, weil, naja, es war halt günstig und dabei. Doch manchmal in Fällen wie diesem war das ein glücklicher Zufall, denn Dust Force macht einfach Spaß. Es ist schwer zu erklären, aber das Spiel hat eine Sogwirkung, die einfach nur fesselt. Es entfaltet beim Spielen einen Fluss oder Flow, dem man sich einfach nur schwer wieder entziehen kann. Und dann war da noch der Soundtrack. Erfrischend modern wurden die Stücke hier komponiert, ohne jedoch ihre klassische Videospielherkunft zu leugnen oder zu verdrängen. Lifeformed, so der Künstlername von Terence Lee, erzeugt eine ganz eigene Soundkulisse, die sich von den Musikstücken anderer Musiker abhebt. Daher nun in voller Länge und nicht nur im Hintergrund: Frozen Hot Sauce aus Dust Force. Das erste Mal. Auch in Videospielen gibt es immer ein erstes Mal von ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Das erste Mal zum Beispiel, als ich Ocarina of Time durchgespielt habe, das erste Mal, als ich mit Solid Snake durch den Schnee Alaskas gekrochen bin und auch das erste Mal, dass ich bei einem Videospiel geweint habe. Bis zum Erscheinen der PlayStation 2 war ich ein Nintendo- und PC-Kind. Meine erste Heimkonsole war ein Nintendo 64, der PC gehörte damals noch meinem Vater und naja, Spielen war nicht die primäre Aufgabe eines Computers, davon war mein Vater jedenfalls überzeugt. Die Tatsache, dass er Eisenbahn- und Flugsimulatoren spielte und bis heute noch spielt, scheint aber eine freudige Ausnahme dieser Tatsache zu sein. Naja, sei es drum, doch aufgrund dieser verschiedenen Ereignisse blieben mir Spiele und Serien wie Final Fantasy bis zum 10. Teil gänzlich verwehrt. Final Fantasy X also, das Spiel, bei dem ich nicht einfach mal eine Träne verdrückt habe, sondern davor saß und beim Spielen weinte. Zunächst war das eher unbewusst, aber ich hatte bisher auch kein Spiel erlebt, bei dem die Charaktere so echt und praktisch zum Anfassen wirkten, was auch an den großartigen Renderszenen von Squaresoft seinerzeit lag. Und so kullerten bei einer gewissen, spoilerfreien Szene auf einmal die Tränen, und als ich es bemerkte, konnte ich aber auch nicht mehr aufhören. Die Faszination, warum ich spiele, hat sich also um eine Facette erweitert. War ich als Kind noch Entdecker und Abenteurer, so war ich jetzt aktiv ein Teil der Gruppe um Titus und Orin und Yuna und an ihren Wünschen und Hoffnungen und Sehnsüchten beteiligt, als nur zuzuschauen, was mit ihnen passiert. Final Fantasy X hat übrigens einen besonderen Kniff, für den ich es bis heute nicht genug hervorheben kann. In der allerersten Szene im Spiel am Lagerfeuer in einem Feld voller Ruinen erzählt der Held Titus dem Spieler seine Geschichte und er merkt an, dass es vielleicht die letzte Chance ist, dies zu tun. Die Szene weckt Interesse, doch bis man selbst als Spieler dort ankommt, vergeht eine unglaublich lange Zeit. Man spielt also zunächst einmal die Erinnerung eines Charakters nach. Erst wenn man kurz vor Ende des Spiels wieder hier ist, erfährt man die Bedeutung der Szene wirklich. All die Dinge, die man bis jetzt erlebt hat, all die Gefühle, die Titus erfahren hat und all die Entscheidungen, die bis hierhin getroffen wurden, hat man selbst erfahren. Und aus der Erzählung vom Anfang ist, ohne dass man es merkte, eine eigene Erfahrung geworden. Was Final Fantasy X erzählt, ist relativ simpel. Es gibt einen kleinen Twist und die Charaktere erscheinen zunächst auch eher stereotyp. Doch das ändert sich bald und die Figuren wachsen einem ans Herz. Nicht durch das, was erzählt wird, sondern wie es erzählt wird. Die Inszenierung und Entwicklung der Geschichte gehört bis heute zu dem Besten, was ich als Spieler erleben dürfte. Und auch die Musik trägt hier einen erheblichen Teil dazu bei. Und ich behaupte einfach mal, dass niemand, der Final Fantasy X gespielt hat, beim folgenden Stück nicht wenigstens ein bisschen Gänsehaut bekommen wird. Hier ist To Zanarkand. Thank you. Es ist zunächst ein seltsames Gefühl, wenn man die Welt von Shadow of the Colossus zum ersten Mal betritt. Leer, einsam und verlassen, doch irgendwie auch mystisch und voller Abenteuer, die erlebt werden wollen. War ich bei Zelda noch ein Entdecker der Welt und bei Final Fantasy eher mitfühlender Charakter, so schafft es Shadow of the Colossus, diese beiden Ebenen wie kein zweites Spiel zu verschmelzen. Ich reite zunächst über die leere Steppe auf der Suche nach dem ersten Koloss. Eine alte Legende besagt nämlich, dass ich meine verstorbene Freundin von den Toten wiedererwecken kann, wenn ich diese Wesen töte. Und da ist es wieder, dieses Gefühl von unbekannten Gebieten, die nur von mir entdeckt werden wollen. Es ist ein Zelda, doch dann trifft man den ersten Koloss. Er wirkt, als wäre er mit dieser Welt entstanden, ein Teil von ihr. Doch es werden keine Fragen gestellt, ich klettere auf den Riesen. Er versucht mich abzuschütteln, aber ich lasse nicht locker. Ich halte mich fest, versuche mich Stück für Stück seinem Kopf zu nähern, denn dort vermute ich seine schwache Stelle. Wieder hört man das Monster stampfen, die Musik beflügelt mich, immer höher an dem Ungetüm heraufzuklettern. Dumpf und bedrohlich klingt es in meinen Ohren und trotz seiner Gegenwehr erreiche ich schließlich seinen Kopf und stoße ihm mein Schwert in den Schädel und... Und nichts. Die Musik ändert sich, sie klingt friedlich. Ein Chor singt, während das riesenhafte Wesen zu Boden geht. Und ich fühle keine Freude. Ich fühle nicht das Gefühl von Sieg. Der Gigant stirbt einen einsamen Tod, wie man ihn wohl in dieser Welt nur sterben kann. Was habe ich eigentlich erreicht? Wer gibt mir das Recht, diese Kreaturen zu töten, nur weil ich nicht mit der Tatsache leben kann, dass ein geliebter Mensch mir genommen wurde? Der Spieler bekommt auch keinerlei Informationen zu seiner Geliebten. Sie ist einfach tot und man will sie wieder zum Leben erwecken. Und das war's. Die Kolosse aber lernt man kennen. Man lernt sie in einem Kampf auf Leben und Tod auf Augenhöhe kennen. Was Shadow of the Colossus mit dem Spieler macht und denken lässt, ist von Spieler zu Spieler verschieden. Manche spielen es einfach durch. Ich für meinen Teil habe irgendwann aufgehört zu spielen. Ich konnte keine Kolosse mehr töten. Und trotzdem ist es für mich eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten, gerade weil ich es bewusst nicht weiterspielen wollte und nicht weiterspielen konnte. Daher lebt in Frieden, ihr Kolosse, denn auf meiner PlayStation jedenfalls wird euch nichts geschehen. Thank you. Den nächsten und zugleich letzten Song vorzustellen, ist für mich persönlich eine große Freude. Und ich habe es mir sehr schwer getan, ein bestimmtes Stück für den Podcast herauszusuchen, denn ich kann gut und gerne behaupten, dass es mein liebster Soundtrack überhaupt ist. Dafür muss ich vielleicht ein wenig weiter ausholen. Ich spiele schon seit ca. 20 Jahren Videospiele und mir sind auch schon früh die ersten Musikstücke in den Spielen selbst aufgefallen. Das erste Mal, bei dem ich aber bewusst mit meinem Charakter angehalten habe und nur den Soundtrack gehört habe, das war bei Ocarina of Time. Die Lieder und Stücke begleiten mich bis heute und gehören zu meinen All-Time-Favorites. Den Song of Storms habt ihr ja bereits gehört, wenn auch in einer anderen Version. Doch es hat nie aufgehört. Der nächste große Soundtrack in meinem Leben war Final Fantasy X. Hier habe ich zum ersten Mal verstanden, wie groß der Sprung nicht nur in der Grafik, sondern auch bei dem Soundtrack war. Auch hier habt ihr ja bereits eine Kostprobe bekommen. Doch dann kam eine lange Zeit nichts. Ich habe viele gute Soundtracks gehört und war von einigen auch sehr begeistert, aber für mich stand fest, Zelda und Final Fantasy vom Thron zu stoßen, das ist einfach nicht möglich. Auch aufgrund meiner eigenen nostalgischen Verklärtheit. Da konnte auch Flower und Journey und Shadow of the Colossus und wie sie alle heißen, nichts daran ändern. Bis er dann kam. Jim Guthrie. Jim wer? Guthrie. Der kanadische Musiker war mir und ich glaube so ziemlich allen Menschen vorher wohl kaum ein Begriff. Jedenfalls nicht, bis ich zum ersten Mal Sword and Sorcery spielte. Das Spiel habe ich seinerzeit auf Empfehlung eines kleinen Subreddit-Forums heruntergeladen und mit Kopfhörern abends im Bett gespielt. Und ich war begeistert. Es war mein erstes Spiel im inzwischen inflationär benutzten Pixel-Look, aber im Gegensatz zu vielen Spielen heute war es passend. Die Welt wirkte flüssig und wie aus einem Guss und bei der Abmischung der Soundeffekte und dem Einsetzen der Musik hat man sich sehr klare Gedanken gemacht, wann etwas wie klingen sollte und zu welchem Zeitpunkt gewisse Stücke eingespielt werden. Der Soundtrack hat es nicht nur in mein Herz, sondern auch als limitierte Schallplatte zu mir nach Hause geschafft. Jim Guthrie schrieb im folgenden Jahr für den Film Indie Game The Movie auch den Soundtrack und arbeitet momentan an der Musik für das Xbox One exklusive Spiel Below. Auch außerhalb von Videospielmusik ist Guthrie aktiv und ich kann ihn auch dort jedem nur sehr ans Herz legen. Abseits der elektronischen Klänge spielt er dort eine Mischung aus Folk und Indie und, naja, oder einfach gesagt gute Musik. Da es mir mit der Auswahl an Stücken so schwer fällt, gibt es jetzt einfach drei Stücke aus Sword and Sorcery zum Abschluss. Und ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin zugehört haben und hoffe, dass ihr auch bei einer eventuellen zweiten Ausgabe des Hörspiels wieder einschaltet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.